1. Eine gesiet nach diesen Ereignissen trage sich zu, dass der Jesreeliter Naboth einen Weinberg besaß, der in Jesreel direkt neben dem Palast von Ahab, dem König von Samaria, lag. 2. Ahab wante sichen Nabothen bat in den Weinberg als Gemüsgarten zu überlassen, da dieser so nahen seinem Palast lag, im Gegenzug botvim einen besseren Weinberg oder den entsprechenden Geldwerten. 3. Naboth jedoch lente das Angebot entschieden ab, das im vor dem Herrn unvorstellbar war, das erbe seine vorfahrenen den König abzutreten. 4. Daraufhin kehrte Ahab verärgert und niedergeschlagen in seinen Palast zurück, legte sich auf sein Bett und verweigert die Nahrungsaufnahme, weil über Naboths Antwort ersehnt war. 5. Sein Ehefrau Eisbeltrat zu ihm und erkundigt sich nach dem Grund für sein schlecht Stimming und sein Weigerung zu essen. 6. Erklärt dass Naboth ein faires Angebot für seinen Weinberg gemacht habe, dieser jedoch ausdrücklich erklärt habe, dass ihm das Grundstück nicht überlassen will. 7. Eisbel entgegnet ihm spottisch, aber nicht die Königsgewalt in Israel ausübe, und forderte ihn auf, zu essen und zu versichtlich zu sein, dass ihm den Weinberg Naboth verschaffen word. 8. Anschließend verfasst S.I. Brief in Ahabs Namen, versiegelte dies mit seinem offiziellen Siegel und sandt S.I. an die Ältesten und Vornehmen in Naboth's Stadt. 9. In diesen Schreiben ordnet S.I. an eine fändliches Farsen ausgerufen und Naboth ein prominente Position in der Versammlung des Volks zuzuweisen. 10. Gleichzeitig sollten zwei skrupellos Männer als Jugend auftreten und behaupten, Naboth habe gotten den König verflucht, woraufhin Steinigung hinausgeführt werden sollte. 11. Die während wörtlichen der Stadt, so wohl die Vornehmen als auch die Ältesten, führten die Anweisungen Eisbels genau so aus, wie sie's in den Briefen schriftlich festgelegt hat. 12. Sie riefen ein Farsen aus und ließen Naboth einen Ehrenplatz unter den Bürgern der Stadt einnehmen. 13. Dann traten die zwei Jugend vor, beschuldigten Naboth offentlich der Gotteslasterung und des Verrats am König, woraufhin man in vor die Stadt führte und zu Tod steinigte. 14. Nach der Vollstreckung ließen Sie Eisbel die Nachricht zukommen, dass Naboth gesteinigt worden und nun tot sei. 15. Sobald Eisbel von Tod Naboth's Erfer, forderte Sie Ahab auf, den Weinberg in Besitz zu nehmen, die der Rechtmassage besitzer nun nicht mehr am Leben sei. 16. Als Ahab die Nachricht erhielt, begab sich unbesuglich zum Weinberg von Naboth diesen offiziell für sich zu beinsprechen. 17. In diesem Moment erging das Wort des Herrn den Propheten Elia, den Tischbeiter, mit einem klaren Auftrag. 18. Sollte nach Samaria reisen, Ahab im Weinberg von Naboth gegenüber zutreten, den der König Gerade unrechtmäßig übernommen hat. 19. Elia sollte ihm die Botschaft Gottes überbringen, as du gemordet und die nun auch noch das erbe angehenet? Und dem Ort, wohin das Blut Naboths lecken, where den Sie auch den Blut lecken 20. Ahab nannte Elia seinen Feind, woraufhin dieser antwortet, dass in wegen seiner Hingabe zum Bosen und seines Ungehorsams gegenüber Gott aufgesagt habe. 21. Gott kündigte an Unheil über Ahab zu bringen, sein Nach kommen Osteroten und Jeden Manlichen Angehorigen seines Hauses in Israel zu vernichten. 22. Sein Haus sollte dasselbe Schicksal erleiden wie die Hauser Jerobeams und Beeses, die Gott provoziert und das Volk Israel zur Sünde verleitet hat. 23. Auch über Eisbel sprach der Herr einer Teil aus und verkündet, das Hand Sie auf dem Feld von Jesreel fressen werden. 24. Wer von Ahabs Familie in der Stadt sterb, soll von Handen gefressen werden, und wer auf freiem Feld sterb, soll den Vogeln zur Beut fallen. 25. Es gab tatsächlich niemanden, der sich so sehr dem Bosen verschrieben hat wie Ahab, wobei maßgeblich von seiner Frau Eisbel beeinflusst word. 26. A handelte äußerst abschulich, in dem den Gotzen der Amoriter folgte, die der Herr einst vor den Israeliten betrieben hat. 27. Als Ahab dies drohungen hort, zerrist sein Kleider, trug ein Buskiwand auf der Blossen hort, fastet und zeigte durch sein Stills am Hawanden tief demut. 28. Daraufhin sprach der Herr Ernut zu Elia und fragte ihn, aber die Demütigung Ahabs bemerkt habe. 29, die Ahab ruhiges Eight hat, entscheid Gott, das angekündigt unheil nicht zu seinen Lebzeiten, sondern erst waren der Herrschaft sein Sohns über sein Haus hier in Brechen zu lassen.